durch fremde Welten, wo die Gesetze der Schwerkraft nicht mehr gelten. Reglos wie bleierne Schmetterlinge, wir landen im Herzen aller nutzlosen Dinge. Eine Woche auf dem Tequila-Mond, eine Woche auf dem Tequila-Mond. Der Weg war hart, doch es hat sich gelohnt. Eine Woche auf dem Tequila-Mond. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Eine Woche die Sonne nicht mehr sehen. Und der Starkstrom stehen. Kein Wort von gestern, von morgen, keinen Schimmer. Alles für einmal, nichts steht für immer. Eine Woche auf dem Tequila-Mond. Eine Woche auf dem Tequila-Mond. Der Weg war hart, doch es hat sich gelohnt. Eine Woche auf dem Tequila-Mond. La la la la la la. Die Kakteen blühen und die heißen Tornados über Tresen ziehen. Können wir dann nicht auf Zitronenscheiben segeln? Die Sombreros im Nacken um Salzsäulen kegeln. Eine Woche auf dem Tequila-Mond. Eine Woche auf dem Tequila-Mond. Der Weg war hart, doch es hat sich gelohnt. Eine Woche auf